Kundgabe 5057. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.2.1951. Innige, trostreiche Vaterworte. Ihr sollet zu mir aufblicken in jeder Not und nicht euch sorgenden Gedanken hingeben, die euch zurückhalten vom geistigen Streben, die euch schwach und wankelmütig machen, weil es die materielle Welt ist, die euch gewissermaßen gefangen hält. Jede irdische Sorge ist überflüssig, solange ihr in mir euren Vater erkennet, zu dem ihr in allen irdischen Nöten vertrauensvoll kommen dürfet. Ihr sollt euch jederzeit meine große Liebe vor Augen stellen. Ihr sollt euch selbst in dieser Liebefülle stehend wähnen. Und ihr sollt wissen, dass es keine Not gibt, derer ich nicht Herr werden könnte. Und dass ich alles tue, worum ihr mich bittet, um mir sorgenlos dienen zu können. Ich habe jederzeit ein offenes Ohr für eure Bitten und Nöte. Und ich werde euch niemals vergeblich rufen lassen, weil ich will, dass ihr lebendig glaubet, um die Kraft eines solchen Glaubens erfahren zu können. Ich will euch helfen und ich werde euch helfen. Und so ihr dies fest glaubet, bannet ihr selbst jede Not und ihr schließet euch immer inniger an mich an, was ich erzielen will, auf das ihr fest seid und voller Kraft, wenn die Notzeit über euch hereinbricht, die unabwendbar ist für die gesamte Menschheit. Suchet allzeit Hilfe bei mir und blicket vertrauensvoll zu mir auf, und meine Hilfe wird offensichtlich sein, denn ich nahm euch darum alles, um euch geben zu können, unbeschränkt. Amen.